Du hältst mich fest, bis zu mir wieder die Sonne scheint. Sei mein Licht, nur du durchbrichst den Dezember-Vibe. Nah am Rand vom Weg ohne Ziel, als tote Melancholie. Sie singt ihr trauriges Lied, bis in Ewigkeit auf Repeat. Aber du durchbrichst den Dezember-Vibe. Du hältst mich fest, wenn mir wieder die Sonne scheint. Sei mein Licht, und du sprichst in Dezember weit. Am Rand vom Weg ohne Ziel, die tote Melancholie. Sie singt ein trauriges Lied, bis in Ewigkeit auf Repeat. Aber du sprichst in Dezember weit. Tja, bitte durchbrichst in Dezember weit. Du für das Herz, wenn er länger bleibt. Ich weiß nicht, wo lang, bitte nimm meine Hand, zieh mich wieder in Richtung Unendlichkeit. Dezember, Winter im Kopf.